Unter Asphalt und Stahl, wo das Licht kaum reicht, zeichnen wir Hellblueprints. Das System ist weich. Die Stadt atmet schwer, die Struktur ist fragil. Jede Verbindung zählt, ein Fehler und es wird zu viel. Das Hellsystem ist komplex, doch ohne Redundanz. Ein Ausfall reicht und wir verlieren die Balance. Wir suchen die Shadowhalls, die sozialen Knoten. Sie halten alles zusammen, doch sie sind bedroht. Gatekeeper-Brücken, Umspannstation. Sie sind wie Organe in urbanen Zonen. Typ A, Typ B, Typ C, jede Zone ein Risiko. Jede falsche Bewegung bringt das Chaos ins Niveau. Räder drehen, Daten fließen, Spannung steigt im Untergrund. Signale brechen, Mauern flackern, alles wirkt verstummt. Wir zählen Brennpunkte, lesen Morphologie, die Architektur der Hölle, ein fragiles Energiespiel. In der Architektur der Hölle, wir tanzen durch den Brand. Hellblueprints, Hellsysteme, ein kaltes, brennendes Land. In der Architektur der Hölle, ein Puls, der nie vergeht. Wir bauen, wir reißen, bis wieder Sonne steht. Architektur der Hölle, wir tanzen durch den Brand. Hellblueprints, Hellsysteme, ein kaltes, brennendes Land. In der Architektur der Hölle, ein Puls, der nie vergeht. Wir bauen, wir reißen, bis wieder Sonne steht. Die Karten sind gelesen, Muster analysiert. Das Therionet-Troll zeigt, wo das System verliert. Hellgate-Assessment, nicht nur Technik ist entscheidend, auch soziale Ballons, sie es verbinden und leiden. Lokale Reparaturzentren, Schnellmodularbereit, gegen Ausfallzeiten, gegen Stillstand, gegen Zeit. Mobile-Versorgungseinheiten, flexibel im Einsatz, sie bringen Energie, Wassernetz, ohne Umweg, ohne Geiz. Wir handeln koordiniert, mit klarer Priorität, Identifikationssicherung, bevor alles vergeht. Die Stadt ist verletzlich, doch auch voller Kraft, wenn wir gemeinsam handeln, wird der Wandel geschafft. Räder drehen, Daten fließen, Spannung steigt im Untergrund. Signale brechen, Mauern flackern, alles wird verstummen. Morphologie, Singazon, wir lesen sie wie Karten. Die Kaskade läuft, wir dürfen nicht warten. In der Architektur der Hölle, wir drehen das Licht zurück. Hades, Grid, Hellfire, Blues, ein flackerndes Geschick. In der Architektur der Hölle, die Stadt schlägt wie ein Herz. Wir tragen neue Türen ein und lösen alten Schmerz. Systeme sind gefallen, doch die Menschen sind geblieben. In Trümmern liegt die Hoffnung, in Ruinen neue Triebe. Wir kartieren die Knoten, wir heilen den Code. Wir öffnen die Archive, wir brechen das Verbot. Phoenix Hellscape, der Wiederaufbau beginnt. Mit lokalen Akteuren, mit dem Willen, der gewinnt. Partizipativ, transparent gegen Korruption. Jede Maßnahme zählt, jede Aktion ist Vision. Wir bringen Wasser zurück, Strom und Kommunikation. Wir bauen Brücken aus Vertrauen, nicht nur aus Beton. Die Stadt lebt wieder langsam, aber klar. Die Architektur der Hölle wird zur neuen Infrastruktur. Phoenix Hellscape aktiviert. Basisdienste zurück, Wasserenergie sofort. Partizipativ aufbauen mit lokalen Akteuren gegen Korruption, gegen Rückfall. Map the nodes, heal the code, release the file. Architektur der Hölle, wir tanzen durch den Brand. Hellblueprints, Hellsysteme, ein kaltes, brennendes Land. In der Architektur der Hölle, ein Puls, der nie vergeht. Wir bauen, wir reißen, bis wieder Sonne steht. In der Architektur der Hölle, wir tanzen durch den Brand. Hellblueprints, Hellsysteme, ein kaltes, brennendes Land. Architektur, ein Puls. Stadt lebt, die Menschen gestalten. Die Systeme sind resilient. Kinder spielen wieder auf Straßen, Lichter leuchten in Fenstern. Die Architektur der Hölle ging unter. Und es kam wieder zur Architektur der Hoffnung. In der Architektur der Hölle. In der Architektur der Hölle.